verlassene Geist, wenn er des Heilands Bruders Sinn und Gottes treue gläubig preist. Nimm mich und mache es mit dir, Not und mein Bekümmernis von dir so.